des Todes Schrecken. Schreck. Schrecken, ich scheue ganz kein Ungemach, ganz kein Ungemach, ich scheue ganz kein Ungemach. Ich fürchte nicht des Todes Schrecken, ich scheue ganz kein Ungemach, ganz kein Ungemach. Ich fürchte nicht des